diese Bergkack, die Szene ist für mich grad am Kotzen. Ein Niger und Nader hat mich doch nie übertroffen. Schau wie bei Crank 2 eine Flinte in den Arsch. Und ihr Schwulette macht dann halt Sex Spaß. Du kleiner Spaß, willst mich hinterher dich picken? Doch es macht dir keinen Spaß, so wie Sex ohne Titten. Guck, ich hab immer nur nach vorne geschaut. Und ihr Ficker habt euren eigenen Zahn gebaut. Es ist links, rechts, Uppercut. Zähne fliegen raus, du verfickter Spast. Wenn ich komme, bleiben deine Fäuste unten, denn du BDSM-Freak bist gebunden. Und an alle, die mich hinterhältig gefickt haben, sage wie Sido, Reste aus dem Dickdarm. Ja, ich habe euch ganz besonders lieb, sagt euer pädophiler Onkel auf dem Beat. Tränen unter der Maskerade, dieser Titel fickt euch weg. Alle Kinder werden schlafen, nur du bist von deinem Onkel geweckt. Mit der Hand an deinem Puller, ja, der Onkel, der ist lieb. Und er steckt dir deinen Schnuller hinten in den Arsch, du Freak. Die letzte Folter-Show war sehr lange her. Gleich hast du bisschen keine Zunge mehr. Deine Schreie klingen wie ein erschreckender Hund. Der Zungenstumpf blutet das Gesicht rund. Dann werden dir die Zehennägel rausgerissen. Und auf dein Gesicht wird tausendfach geschissen. Guck, wie kreativ wir im Folterkeller sind. Hurensohn, Holocaust, dein Onkel kennt jedes Kind. Du wirst dann gut in den Dreck geworfen. Lebendig begraben, du hast jetzt andere Sorgen. Denn du wolltest uns halt nur ficken. So hast du dir jetzt in die Hose geschissen. Der Leichnam wird nun gefunden im Wald. Geschändet und 10 Jahre kalt. Und die Mörder wird man nicht finden, denn unsere Hände hat Mord nie stinken. Tränen unter der Maskerade, dieser Titel fickt euch weg. Alle Kinder werden schlafen, nur du bist von deinem Onkel geweckt. Mit der Hand an deinem Puller, ja, der Onkel, der ist lieb. Und er steckt dir deinen Schnuller hinten in den Arsch, du Freak. Also ihr wollt euch wirklich noch mit uns anlegen, wirklich. Auch nachdem ihr noch diesen Song gehört habt. Oh. Ja, dann kommt her und wir werden euch hintereinander ganz schön auseinandernehmen. Ja, das ist die Macht gegen euch. Unter der Maskerade, dieser Titel fickt euch weg. Alle Kinder werden schlafen, nur du bist von deinem Onkel geweckt. Mit der Hand an deinem Puller, ja, der Onkel, der ist lieb. Und er steckt dir deinen Schnuller hinten